Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Vierzehnte Folge. Auf der Suche nach der Identität. Szene einer Ehe, eine Beobachterin im Hause Horowitz. Man muss nur sehen, was Wanda alles auf sich zu nehmen hatte. Erst ihr Vater und dann diese Kreatur. Was sie zu dulden hatte, reichte aus, um biestig zu sein. Ihre argwünsche Ader, warum nicht? Jedermann kam ständig und wollte etwas von ihr und Volodya. Und wie peinigend das für sie war, die lange Pause ihres Mannes. Würde er seine Sache je wieder in den Griff bekommen? Da war Volodya, brillant, amüsant, der größte Pianist der Welt, sein Leben vergoldend. Er lag auf dem Sofa und tat nichts. Ja, er war brillant, ja, wirklich. Ich denke, dass er manchmal so tat, als ob er ein wenig tump wäre. Aber da war immer dieses rasche Erfassen dessen, was vorging. Er erinnerte sich an alles und registrierte es sehr genau. Was Horowitz, der Engel und Teufel, vollzog oder was ihm widerfuhr, war einmal mehr eine Verschiebung des Physischen ins Psychische, in die Handlungshemmung. Er besaß ein saturnisches Temperament, Erleuchtung und Enthusiasmus hier, Melancholie und Qual dort. In dunklen Grübeleien genoss er die Delectatio Morosa, die Lust an den Wonnen des Leidens. Die süßesten Lieder waren jene, die von traurigen Gedanken sangen, wie die Nocturne von Chopin. Aus dem Opus 27 hören Sie das erste Nocturne in Cis-Moll, dessen heftige Erregungskurven vom falltastenden Beginn bis zu den Appassionato, Agitato und Con Anima-Steigerungen Horowitz auf beklemmende Weise dramatisiert. Thank you. Frédéric Chopin, Nocturne Cis-Moll, Opus 27, Nummer 1, aufgenommen am 23. Februar 1957 in der Carnegie Hall. Es war ein Beitrag für die dritte Platte, die während seiner langen 12-jährigen Ruhepause für RCA entstand, mit einem Chopin-Programm. Es sollte die vorletzte sein. Die Firma wurde des Stars, der sich ob vermeintlicher Quisquilien grämte, zunehmend überdrüssig. Ein Manager, der den Professionalismus eines Künstlers nach sekundären Tugenden beurteilt, nach seiner Fügsamkeit, seiner Bereitschaft zu Kompromissen, seiner Verlässlichkeit, muss es wohl als launisch ansehen, wenn ein Pianist 4 Monate darüber nachsinnt, ob er das Adagio Sostenuto von Beethovens Cis-Moll-Sonate um 10 Sekunden zu schnell gespielt hat. Und für einen Produktdesigner aus dem Club Mediocrité wird es unverständlich sein, wenn ein Künstler ein Cover beanstandet, auf dem der Titel Moonlight Sonata mit einem Kandelaber illustriert wird. Noch während Horowitz mit der Arbeit an der Scriabin-Platte beschäftigt war, gab er dem Drängen seiner Firma nach und nahm 2 Sonaten von Beethoven auf. Am 10. und 11. Mai 1956 die Waldstein-Sonate, am 5. Juni die Mondscheinsonate, die 2. Aufnahme des Werks. Die Freigabe der Cis-Moll-Sonate zögerte er hinaus, bis er im Oktober den ersten Satz noch einmal einspielte. Das Adagio Sostenuto mit der Vortragsvorschrift Sempre Pianissimo e senza sordino ist eine Entdeckung der Langsamkeit. Und es ist eine Offenbarung der klanglichen Schattierungen durch die Kunst des Pedals. Thank you. Für seine Aufnahme der Mondscheinsonate erhielt Horowitz bessere Kritiken als der von ihm verehrte Rudolf Serkin. Die Freude am Erfolg wurde ihm vergällt, weil RCA mit Repertoirevorschlägen an ihn herantrat, die er als Zumutung empfand. Er wurde bedrängt, das zweite Klavierkonzert von Sergei Rachmaninow aufzunehmen, das er weder in seinem Repertoire hatte, noch zu studieren bereit war. Er zog das dritte Konzert bei weitem vor. Zudem hatte er sich in den Kokon der Einsamkeit nicht eingesponnen, um sich auf eine Orchesteraufnahme einzulassen. Schließlich einigte man sich auf ein Chopin-Programm. Da die Beethoven-Platte klanglich seinen Erwartungen nicht entsprochen hatte, im Salon seiner Wohnung war keine Konzertsaalakustik herzustellen gewesen, fand er sich bereit, im Auditorium des Hunter College und in der Carnegie Hall zu spielen. Am 23. Februar 1957 muss er sich blendend gefühlt haben. In einer einzigen Sitzung bewältigte er 5 Werke. Das Scherzo Nummer 2 in B-Moll, Opus 31, das Nocturne H-Dur, Opus 9, Nummer 3, das Nocturne F-Dur, Opus 15, Nummer 1, das Nocturne Cis-Moll, Opus 27, Nummer 1, das Sie zu Beginn der Sendung gehört haben, und die Barcarole Fis-Dur, Opus 60, deren meisterhafte Wiedergabe 30 Jahre zuvor nicht nach dem Geschmack von Arthur Rubinstein gewesen war. Die Scherzi in B-Moll und in Cis-Moll waren neu im Repertoire von Wladimir Horowitz. Er betont die Ausdrucksextreme des zwischen B-Moll und des durchchangierenden zweiten Scherzo, den Kontrast zwischen dem fragentastenden Beginn und der heftigen Fortissimo-Antwort, die chromatischen Färbungen, den Gesang der Desdur-Passage und die Reprise des Scherzo-Anfangs. Thank you. Das war das Scherzo Nummer 2 B-Dur Opus 31 von Frédéric Chopin, ein bitonales Stück, changierend zwischen B-Moll und Des-Dur. Die Aufnahme ist am 23. Februar 1957 in der Carnegie Hall entstanden. Die Chopin-Aufnahmen von 1957 sind, trotz der klanglichen Mängel, grandios gelungen. Horwitz war, so schien es jedenfalls nach seinen Chopin-Aufnahmen, in bester Verfassung. Sein Spiel besaß die ihm allein eigene Dynamik, war aber frei von aller nervösen Hektik. Deshalb erwog er, nicht mehr nur fürs elektrische Ohr der Mikrofone zu spielen, sondern wieder vor Hörern. Sein Manager David Libidins deutete an, dass Horowitz in der Saison 1957-58 in den Konzertsaal zurückkehren könnte. Wie ernsthaft er sich mit diesem Gedanken trug, zeigt sich daran, dass er eine weitere Bearbeitung seiner Carmen-Variationen in Angriff nahm. Ihm schwebte nun ein großes Konzertstück vor, in den Dimensionen vergleichbar mit den Balladen von Chopin. Am 14. Mai 1957 machte er sogar eine Testaufnahme. Sein Produzent John Pfeiffer gewann den Eindruck, dass die Neufassung auf dem Programm eines Comeback-Konzertes stehen würde. Doch wieder sollte der Schatten des Saturn über ihn fallen. Am 16. Januar 1957 war sein Schwiegervater Arturo Toscanini gestorben, 3 Wochen vor dem 90. Geburtstag. Auch wenn er ihn weniger geliebt als gefürchtet hatte, er war ein bewunderter, respektierter Lehrmeister und eine Instanz für ihn gewesen, fast wie Rachmaninow. Horowitz versank wieder im tiefen Schacht seiner Ängste und Depressionen. Die Rückkehr aufs Podium war ausgesetzt. ACE behalf sich damit, ältere Aufnahmen herauszubringen. Das Publikum sollte ein Lebenszeichen von dem in seiner Legende sich auflösenden Pianisten erhalten. Veröffentlicht wurden die Mitschnitte des Tschaikowski-Konzertes in der Carnegie Hall unter Arturo Toscanini vom 1. April 1943 und von Mussorgskis Bilder einer Ausstellung vom 23. April 1951. Die Tschaikowski-Aufnahme, unter größtem Aufwand technisch up-to-date gebracht, wurde sogleich als Referenz eingestuft. Der Erfolg festigte zwar seine ins Wanken geratene Position bei ACE, aber die Forderung nach neuen Aufnahmen wurde gebieterisch. Aber erst 1959 verstand sich Horowitz nach langem Zureden von John Pfeiffer und seiner Frau dazu, seine erste Stereoplatte zu machen. Am 14., 18. und 25. Mai 1959 nahm er die Appassionata auf, am 29. Mai und am 10. Juli folgte Beethovens Sonate in D-Dur Opus 10 Nummer 3, die er 10 Jahre zuvor einige Male in Konzerten gespielt hatte. Die Platte wurde mit Beifall aufgenommen. Robert C. Marsh urteilte im Magazin High Fidelity: Das Schlimmste, was man jeder Aufnahme einer Beethoven-Sonate antun kann, ist, sie dem Vergleich mit der Version von Arthur Schnabel auszusetzen. Tut man dies mit Horowitz, wird man zwei Dinge herausfinden. Zum einen, dass Schnabel mehr aus dieser Musik herausholt als Horowitz. Zum anderen, dass die Horowitz-Aufnahme, natürlich technisch unendlich viel besser, dem Vergleich eher standhält als jede andere. Hier werden Klischees gegeneinander ausgespielt. Horowitz hätte sich schwerlich im Kopfsatz so viele Temposchwankungen erlauben können wie Schnabel, ohne dass er der Willkür geziehen worden wäre. Horowitz lässt sich Zeit, die Motorik des ersten Satzes, Presto, zu entfalten. Ein geringfügig langsameres Tempo wählend als Schnabel oder Gulda, spielt er ihn vehement mit kräftigen Fortissimo-Oktaven in der Reprise der Exposition, einer gewaltigen Steigerung in der Durchführung und subtilen Wechseln der Dynamik zwischen Forte und Piano. Das Largo e Mesto überfrachte er, urteilt Harold C. Schoenberg im Anhang seiner Biografie, mit Espressivo-Druck und zu explosiver Dynamik. Doch gibt es keine Stelle, in der eine Crescendo-Steigerung, ein Fortissimo-Akkord, ein plötzlicher Fortissimo-Piano-Wechsel überzeichnet wird. Die disparaten melodischen Linien werden genau modelliert. Sie hören den zweiten Satz aus Beethovens Sonate in D-Dur, Opus 10 Nummer 3, Largo e Mesto. Thank you. Die Aufnahme der Sonate in D-Dur Opus 10 Nummer 3 gehört neben der Pathetik und der Waldstein-Sonate zu den eindringlichsten Beethoven-Aufnahmen in der Horowitz-Diskografie. Dass Horowitz selber nicht zufrieden war, lag an der Aufnahmetechnik, die von den Nuancen seines Klangs nur wenig einzufangen in der Lage war. Durch die Direktheit der Aufnahme, die Nähe der Mikrofone, entstand der Eindruck forcierter, dynamischer Spitzen. Ein Fehler übrigens, der bei der digitalen Nachbearbeitung von John Pfeiffer behoben wurde. Horowitz hat immer, wie des Öfteren festgestellt wurde, die Akustik großer Säle in sein Spiel einbezogen. Bei der Wahl der Tempi, der Dynamik, der Phrasierung. Seinen Schülern, vor allem Baron Janis und Gary Gruffman, versuchte er nahezubringen, dass in einem großen Saal anders phrasiert, anders dynamisiert, anders pedalisiert werden müsse als im Studio einer Hochschule, so dass sich die einzelnen Töne auch mit Hilfe des Pedals überschneiden und eine größere Dynamik und eine weitere Palette von Farben entsteht. Die Mitschnitte seiner Recitals in der Carnegie Hall, die Horowitz in den späten 40er Jahren in Auftrag gab, offenbar, um sich selber zu kontrollieren, zeigen, dass Akzente, dynamische Steigerungen und die Formung der Innenstimmen im Konzertsaal organischer und sinnvoller klingen als unter der Mikrofonmikroskopie der Studioaufnahmen. Ein suggestives Beispiel des Prälude in D-Moll von Dmitri Kabalewski. Thank you. Dmitri Kabalewski, Prälude in D-Moll, klanglich aufgebaut wie ein Zoom beim Film. Während der Jahre, in denen er nicht konzertierte, kühlte die Beziehung zwischen Horowitz und seiner Firma RCA zunehmend ab. Rom braucht Scheinwerferlicht, unter das Horowitz sich nicht stellen wollte, und so geriet er langsam in Vergessenheit. Es ist gut vorstellbar, dass Horowitz auf den Bruch hingearbeitet hat, indem er immer weniger arbeitete. George Marek bot ihm an, die 4 Konzerte von Rachmaninow oder die 5 von Beethoven einzuspielen. Horowitz entzog sich. Seine Verweigerungshaltung zeitigte eine tiefe Verstimmung. Horowitz seinerseits wertete es als Zumutung, dass er gebeten wurde, George Gershwins Rhapsody in Blue oder das Concerto in F aufzunehmen. Und als Gipfel der Unverschämtheit empfand er es, dass die Marketender der Musen ihm vorschlugen, er möge eine Platte mit Märschen machen, inklusive The Stars and Stripes Forever. Zu dieser Zeit schrieb sein Freund Abram Chasins an den Schlusskapiteln seines Buches Speaking of Pianists. In The Chains of Management gibt er zu bedenken, die Businessmen und Professionellen aller Gebiete, die von den Managementmethoden des Musikgeschäfts erfahren, sehen diese als unglaublich an. Die meisten von ihnen sagen, dass ethische Prinzipien dieser Art und solche Taktiken in keinem anderen Bereich toleriert werden könnten. Würden sie übertragen auf die Medizin oder die Rechtsprechung, hätten wir bald keine Doktoren und keine Anwälte mehr. Verkäufer handeln mit Künstlern, von denen sie nichts wissen. Managements schließen Verträge mit Künstlern, die sie nie gehört haben. Als der Vertrag zwischen Horowitz und RCA 1961 prolongiert werden sollte, konnten sich die Parteien auf die Konditionen nicht einigen. RCA zahlte jährlich $25.000 und verlor Geld. Den Grund dafür sah Wanda darin, dass RCA zu wenig für sein Image tat. Horowitz provozierte, indem er mehr Geld verlangte. Auch David Sarnoff, dem Präsidenten von RCA, gelang es nicht, den Konflikt zu schlichten. Kaum dass Gerüchte über die Scheidung kolportiert wurden, traten neue Bewerber an Horowitz heran. Durch Gary Gruffman erfuhr Schuyler Chapin, 1961 bei Columbia zuständig für A&R, für Artists and Recordings, dass Horowitz auf der Suche nach einem neuen Partner sei. Chapin, der zuvor als Sekretär und Reisebegleiter von Jascha Heifetz gearbeitet hatte, kannte den Betrieb und er verstand sich auf den Umgang mit nervenschwachen Sensibelchen. Er vereinbarte ein Treffen mit dem Ehepaar Horowitz, zu dem auch Goddard Lieberson, der Präsident von Columbia, hinzugebeten wurde. Lieberson, der an der Eastman School of Music Komposition studiert hatte, war intelligent und eitel, witzig und unverschämt. Und er war nicht weniger egozentrisch als seine Künstler, zu denen Igor Strawinsky, Bruno Walter und Leonard Bernstein, Glenn Gould, Miles Davis und Barbara Streisand gehörten. Als Horowitz nach langem Werben dem Vertrag zustimmte, fragte er Chapin inständig, »Will you take care of me? Wollen Sie sich um mich kümmern?« Seine letzte Aufnahme für RCA lag 3 Jahre zurück, als er im April und Mai 1962 das Columbia-Studio in der 30. Straße aufsuchte. Im Mittelpunkt der Sitzung stand die Aufnahme der B-Moll-Sonate von Frédéric Chopin. Er war mit seiner ersten Aufnahme von 1950 nicht mehr zufrieden, fand sie zu sprunghaft und hatte den Eindruck, dem rhapsodischen Charakter des Kopfsatzes keine Einheit gegeben zu haben. Auch mit der Aufnahmequalität konnte er nicht mehr zufrieden sein. Diese aber ist wichtig, um den von Schumann beschriebenen Charakter des Werks zum Klangereignis werden zu lassen. Mit Dissonanzen, durch Dissonanzen, in Dissonanzen. Das Scherzo spielt er mit einem an Liszt gemahnenen Furor, bevor er ins Kantilenenparadies des Gästehotels führt, von dem Horowitz sagte, durch ihn fühle er sich an Bellini erinnert. Thank you. Horowitz, Seiltanz eines Virtuosen. Wir brachten die 14. Folge der 26-teiligen Sendereihe von Jürgen Kesting. Eine Gemeinschaftsproduktion des SWR mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg und dem Mitteldeutschen Rundfunk. Zuletzt spielte Wladimir Horowitz den zweiten Satz aus der Sonate B-Moll von Frédéric Chopin.